Sie sprechen kein R. A. Zimmer. Deutscher. Ab September. Hinter dem Hotel. Die Schweizer kommen sicher später. B. Bier. Vier Bier. Uhr. Um wie viel Uhr? Um 14 Uhr. Er ist um 4 Uhr vor dem Hotel.